Ich kam vom Vorsprechen nach Hause. Das Drehbuch war schrecklich, aber ich wollte für die Rolle vorsprechen. Der Regisseur, ein weißer Mann, sagte mir dann, du klingst viel zu gebildet, um eine Indianerin zu spielen. Keep in mind, I had just graduated with honors and straight A's, so yes, I was very educated. And it made me irate. Ich hatte gerade mein Studium abgeschlossen, cum laude. Ja, ich war gebildet. Das machte mich sehr wütend. It's your people and the damn casinos that caused the problem. No, I think the problem is that you and your firm aren't making the money and our people are. I think this meeting is over. My associates and I have made our decision. I think you and your associates are racist and hypocrites. Oh, ow! God damn you, you stupid little Indian bitch! Schwarz und weiß in Farbe. Die multiethnische Welt der US-Fernsehserien. Ein Feature von Daniel Zillbrecher. An einem warmen Wintertag in Huntington Beach, einer Strandgemeinde südlich von Los Angeles, traf ich die Schauspielerin und Regisseurin Valerie Redhorse. Während wir uns in einem Strandcafé unterhielten, spielten Kinder Volleyball am Strand und junge Leute surften in der Brandung. Ich war nach Los Angeles gekommen, um mehr über die ethnische Landschaft des US-Fernsehens zu erfahren. Wir sind in Europa mit den Stoffen und Figuren des US-Fernsehens schon lange vertraut, aber wissen wenig darüber, wie sich die oft schwierigen Beziehungen zwischen den Bevölkerungsgruppen in den USA auf TV-Inhalte auswirken. Valerie Redhorse erzählte mir zuerst über ihre Schwierigkeiten, die eigene kulturelle Identität zu bewahren, in einer Industrie, die von Wunschträumen lebt, in einer Fernsehkultur, die so stark wie in keinem anderen westlichen Land vom Kommerz geprägt ist. Redhorse musste die eigene indianische Kultur überhaupt erst entdecken. Zwei Drittel der Native Americans sind in Städten aufgewachsen, in einer Umgebung, in der die indianische Kultur als primitiv gilt, im besten Fall als naturnah. It was especially difficult for my family because my father had been a product of the boarding schools and the. Für meine Familie war es besonders schwierig. Mein Vater war ein Produkt der Internate und Umsiedlungsprogramme. Oklahoma Cherokee Indian actually had been brought out from Oklahoma to Northern California. Er war ein reinblütiger Cherokee aus Oklahoma, der als Kind nach Nordkalifornien umgesiedelt wurde. Just kind of move Indians around back in the 30s, 40s and 50s trying to help them find employment and wasn't a very good program, but that's how he ended up in California. Die US-Regierung hat Indianer in den 40er und 50er Jahren hin und her geschoben, um ihnen Arbeitsplätze zu beschaffen. It was my directorial debut. Is really that story. Das ist auch das Thema meines ersten Spielfilms, Naturally Native. Der erzählt auch meine Geschichte, die Geschichte einer Suche, einer Rückkehr. And understand what it meant to be Native American when I hadn't grown up in the community. Als Regisseurin von TV-Serien und Filmen zum Thema Native Americans musste Redhorse überhaupt erst mal um ein realistisches Bild der eigenen Kultur kämpfen. The John Wayne Western was really the only image I ever recall. Das einzige Bild, das ich kannte, stammte aus den John Wayne Western. Ich habe einen typischen indianischen Familiennamen. Ich sehe indianisch aus. Ich schaute mir diese Bilder an und sagte mir, das hat nichts mit mir zu tun. Warum gibt es keine normalen Indianer wie mich im Fernsehen? Warum nur diese Kerle in Kriegsfarben? Die haben mit dem wirklichen Leben nichts zu tun. Was mich dann unter anderem ins Filmgeschäft gebracht hat, war dieses Gefühl. Wir sind gar nicht anwesend. Indians on TV, they were always, you know, in war paint or, you know, something that didn't seem like everyday life. And that was a head scratcher to me. And I think maybe subconsciously part of what drove me to the film business is at that early age was because I felt there was an absence. Hey, I, hey, hey, I. Western sind inzwischen aus der Mode. In den seltenen Western-Produktionen der vergangenen Jahrzehnte, Der mit dem Wolf tanzt, Lone Ranger, wurden die in diesem Genre bis dahin üblichen Muster des Erzählens in Frage gestellt. Ich wollte von Red Horse wissen, was sie von den Indianern in diesen Filmen hält. Hollywood will immer noch den stereotypischen romantischen Indianer. Sie wollen, dass wir das Universum begreifen, geheimnisvoll sind und rätselhaft. Aber so sind wir nicht. Und wie steht es mit dem Gegenstück? Dem ewig betrunkenen, von der modernen Welt überwältigten Indianer der Reservate? Gibt es gar keine indianischen Rollen, die die Gegenwart widerspiegeln? Vor einigen Jahren kam in einer Episode der Sopranos ein indianisches Spielcasino vor, in New Jersey. Daran war so vieles falsch. Warum es Spielcasinos in den Reservaten gibt, was erlaubt ist und was nicht. Die Darstellung stimmte nicht und das hat mich geärgert. In der Gesetzgebung über das Glücksspiel werden wir oft benachteiligt. Es sind zu viele Missverständnisse im Umlauf. Die Sopranos, eine der auch international erfolgreichsten Fernsehproduktionen der vergangenen Jahre, hat möglicherweise eine ganze Reihe ethnischer Gruppen beleidigt. Gehört das aber nicht zum Genre? The Sopranos, they were fairly stereotypical to Italians. Die Sopranos waren voller Stereotypen, vor allem gegenüber Italienern. Aber es muss nicht so sein. In Modern Family zum Beispiel kommen ein schwules Paar und eine hispano-amerikanische Frau vor. Sie werden nicht als Stereotypen dargestellt. Wir erleben sie in normalen Situationen. Sie haben gute und schlechte Seiten, gute und schlechte Tage. Wir lernen sie als Menschen kennen. Filme über die Lebenswirklichkeit der indianischen Minderheit in den USA machen einen großen Teil ihrer Arbeit für Film und Fernsehen aus. Valerie Red Horse führt heute Regie bei Serien für das öffentliche TV-Netzwerk PBS und schreibt an Drehbüchern mit. Für sie liegt der Schlüssel beim Drehbuchautor. Wir leiden hauptsächlich unter dem Mangel an indianischen Rollen, an der mangelnden Darstellung der Leben von Native Americans. Ich will mehr Vielfalt und Realität sehen, bessere Drehbücher und bessere Geschichten, und dann wird die Darstellung sich auch verbessern. Well, we cannot and do not involve ourselves with gaming associations. Gaming? Gambling. Well, both of these tribes operate casinos. If we allow people their own choices, it's just entertainment. I mean, it's more healthy than drinking and smoking. It's really been a private, for-profit industry. Hier war Fernsehen von Anfang an privat und gewinnorientiert. Das bestimmt auch die Darstellung von Minderheiten. Wenn Sie eine Karte der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie haben wollen, müssen Sie damit beginnen. Sarah Barnett-Weiser hat den Lehrstuhl für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der University of California, Los Angeles. An dieser berühmten Universität wird unter anderem die Elite der US-Fernsehindustrie ausgebildet. Auch Valerie Red Horse hat hier studiert. Ich hatte Barnett-Weiser gebeten, mir eine kulturgeschichtliche Karte des US-Fernsehens zu entwerfen. Eine der frühen Serien des US-Fernsehens war die Show des weißen Sängers und Schauspielers Bing Crosby. You know, I would say Bing Crosby moment, your Bing Crosby moment is sort of the moment of whiteness. Als Bing Crosby die Bühne betrat, das war eigentlich ein Moment des Weißseins. Das goldene Zeitalter des Weißseins, des Massenkonsums und der Massenproduktion im Fernsehen, wo fast alles gleich aussah. Das begann in den frühen 60er Jahren mit Leave It to Beaver, erwachsen müsste man sein, Ozzie and Harriet und der Donna Reed Show. Diese Serien handeln von einer idealisierten weißen Kleinfamilie, die in einem wohlhabenden Vorort wohnt und sich mit kleinen Problemen auseinandersetzt, die innerhalb einer halben Stunde gelöst werden können. Aber die Inhalte der Fernsehserien isoliert zu betrachten, wäre ganz falsch, argumentiert Barnett-Weiser. Man müsse auch das Umfeld verstehen. African-American men were being incarcerated at numbers never seen before. Die Zahl der Schwarzen, die in den Gefängnissen saßen, schwoll damals enorm an. Schwarze Männer wurden von den Nachrichtenmedien dämonisiert. Das Bild, das von den Medien entwickelt wurde, war das des gewalttätigen Kriminellen, des Drogenhändlers und Bandenmitglieds. Das war die Zeit des Crack-Kokain. Die Show des schwarzen Entertainers Bill Cosby bot dann ein Gegenbild zu dem der Nachrichtenmedien. Ein beruhigendes und ungefährliches Bild. The Cosby Show then provides a very safe, palatable representation. Die späten 60er und frühen 70er Jahre, in denen endlich mehr Minderheiten in der Fernsehunterhaltung erschienen und nicht mehr allein in Nebenrollen, waren laut Bunny Weiser allerdings eine Ausnahme. In dieser Zeit waren die politisch pointiertesten Darstellungen der Beziehung von Schwarzen und Weißen in den USA entstanden. Heute sind im Fernsehen viel mehr Minderheitsrollen zu finden, aber sie seien angepasster, weniger authentisch. If you're an African-American audience member and you've been watching US TV, ein afroamerikanischer Zuschauer, der jahrelang US-Fernsehen schaut, erkennt sich nur ganz selten in schwarzen Rollen. Nur ganz selten kann er sich mit schwarzen Figuren identifizieren. In den USA ist die Sichtbarkeit in den Medien sehr wichtig. Wer sichtbar ist, spielt eine Rolle. Immerhin hat es Hollywood inzwischen geschafft, die Rolle von Gott mit einem schwarzen Schauspieler zu besetzen. Und in Fernsehserien treten heute schwarze Polizeikommandanten, Staatsanwälte und Richter auf. So you have the proliferation of characters that are African American. You have more African American characters than you have ever before. Es gibt mehr afroamerikanische Figuren denn je, aber sie werden weißer und weißer. Weißsein wird dadurch noch stärker als Norm etabliert. Das US-amerikanische Fernsehen folgt auch der amerikanischen Politik. Seit dem 11.09.2001 gibt es einen neuen Dämon, den Araber. Die stereotype Darstellung von Arabern oder arabischen Amerikanern im Fernsehen hat stark zugenommen. Und so stereotypes of the Arab and the Arab American as a terrorist have proliferated. Dieser neue Rassismus macht es möglich, dass Afroamerikaner jetzt in der Rolle des Polizeikommandanten oder Präsidenten erscheinen. Die Landschaft verändert sich ständig. Wie stark, will ich von der Kommunikationswissenschaftlerin wissen, ist der Einfluss, der von ethnischen Fernsehrollen auf das Alltagsbewusstsein der Menschen ausgeht? Das Publikum dürfte doch wissen, dass Figuren wie der Mafia-Boss Tony Soprano nicht der Wirklichkeit der meisten italienischstämmigen US-Amerikaner entsprechen. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls. Tony Soprano seems to me to be a fairly unique character, right? Tony Soprano ist sicher ein ganz einmaliger Charakter. Trotzdem, in der Kommunikationstheorie wird viel über die Kultivierung dieser Narrative gesprochen. Wenn diese Geschichten immer wieder und wieder erzählt werden, werden sie Teil der Wirklichkeit oder zumindest Teil der Weltsicht. Ja, und die Leute glauben wirklich, dass italienischstämmige Amerikaner mafiös sind. Bunny Weiser führt einen Fall an, der die Medien in den USA viel beschäftigt hat und daran erinnert, wie angespannt die Beziehungen zwischen Schwarz und Weiß hier immer noch sind. Die Tötung eines schwarzen 17-Jährigen durch einen weißen Mann in Florida im Februar 2012 deutet, laut Bunny Weiser, auf den großen Einfluss der Fernsehunterhaltung. The Trayvon Martin case recently will tell you, you know, that there, you know, when you have politicians, der Fall Trayvon Martin wurde vom Fernsehen und Radio so dargestellt, als ob Trayvon Martin eine Art Uniform getragen hätte, einen Kapuzenpulli, an dem auch noch eine besondere Bedeutung haftet, dass er nämlich Gewalt und Gefahr signalisiert. Daran sehen wir, wie stark dieses Image des Gangsters und des gefährlichen Schwarzen immer noch ist. So stark, dass dieser Junge sein Leben verloren hat. Laut Statistik wird das US-amerikanische Fernsehen vor und hinter der Kamera von einer einzigen Gruppe dominiert, von weißen Männern. Zwei Drittel aller Rollen im Fernsehen sind für sie geschrieben. Mehr als zwei Drittel der Regisseure, Produzenten, Topmanager der Fernsehstationen und Agenten sind weiße Männer. In nur 2% aller Produktionen wird die Regie von einer schwarzen Frau geführt. Die Feministin Anita Harris hat über junge Frauen geschrieben, die Anpackmentalität besitzen. Das sind hauptsächlich junge, weiße Frauen der Mittelschicht, die zupacken, mit den Medien umgehen können, unternehmerisch sind. Sie besuchen die richtigen Unis und bekommen die guten Jobs. Aber diese Anpackfrauen können nur gedeihen im Verhältnis zu den gefährdeten Frauen, wie Harris sie nennt. Das sind die jungen Frauen, die nicht gewitzt sind, nicht unternehmend. Sie sind größtenteils farbig und kommen aus der Unterschicht. Dieses Verhältnis finden wir auch in den Medien. You're up. I'm 42. And I just moved back in with my parents. You were the prize. You know, sitting in a crummy mall, terrible bar, it's an awful drink, dressed like one of Santa's helpers. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. I always feel like it's so unfair to compare myself to the artists who came before, especially like the actresses in the very early days who truly only had, you know, one sort of role that was offered to them. Ich kann mich nicht mit den Künstlern früherer Generationen vergleichen. Früher wurde Schauspielerinnen nur eine Art von Rolle angeboten. Oder sie mussten ihre Rolle auf eine bestimmte Weise spielen, um überhaupt Arbeit zu finden. Ich bin dankbar für alle, die vor mir kamen, vor und hinter der Kamera. Ihr Erfolg hat dazu geführt, dass Afroamerikaner heute mehr Chancen bekommen. Dass Leute sagen, eine schwarze Frau kann mehr. Auch wenn ich diesen Kampf heute noch hier und da führen muss, ist er sehr viel einfacher geworden, dass ich mich gar nicht vergleichen kann. Sie haben die schwere Arbeit geleistet. Hanel Culpepper. Ich sprach mit der sehr jungen und sehr erfolgreichen schwarzen Fernsehregisseurin in der Nähe ihrer Wohnung, in einem Park im Süden von Los Angeles. Sie ist erst Anfang 30, aber schon bekannt durch Fernsehfilme für den Kabelkanal Lifestyle und durch ihre Regiearbeit bei Fernsehserien wie Parenthood. Zuerst wollte ich wissen, welche Erfahrungen sie im Filmgeschäft gemacht hat. Es ist manchmal schwer, wenn du die weißen jungen Männer siehst, die von der Filmakademie kommen, gerade ihren ersten Kurzfilm gemacht haben oder einen Independent-Film und dann gleich einen Vertrag bekommen für einen Spielfilm oder ein großes Projekt wie Jurassic Park. Das passiert Frauen nicht so oft und schon gar nicht farbigen Filmregisseurinnen. Dann sitzt du in Besprechungen und die Leute sagen, du hast ja erst ein paar Filme der Woche gemacht oder erst dieses oder jenes. Andere bekommen gleich Chancen. Aber es sind dann meist weiße Männer. Wie hat Hanel Culpepper es dann doch geschafft, als Regisseurin zum Zuge zu kommen? Zwei Dinge spielten eine Rolle. Ich war mir der Hindernisse als Frau und als Schwarze wohl bewusst und habe versucht, mich nicht entmutigen zu lassen. Auf der anderen Seite hat es auch Vorteile, eine Frau und schwarz zu sein. Die Industrie hat Förderungsprogramme für Minderheiten. Ich habe am Minderheitsförderungsprogramm von NBC teilgenommen und so auch meine Regie für Parenthood bekommen. Hautfarbe und ethnischer Hintergrund unterliegen bei der Gestaltung von Rollen und bei Besetzungsentscheidungen im US-Fernsehen Regeln, von denen sich ein ausländisches Publikum kaum Vorstellungen macht. Studios, Werbeagenturen und Fernsehsender versuchen, sich auf den Geschmack von Zuschauern einzustellen, die in vieler Hinsicht noch schwarz-weiß sehen. Sometimes there are roles that definitely require a black person for whatever reason, but I tend to cast Bestimmte Rollen müssen schwarz besetzt werden. Aber für Rollen, die nicht ethnisch definiert sind, suche ich die beste Schauspielerin. Aber es bleibt schwierig. Wenn ich eine Rolle schwarz besetze, dann muss zum Beispiel auch der Vater schwarz sein und die Mutter. Oder es folgen andere schwarze Rollen. Dann wird ein Projekt zu einem schwarzen Film. Und ein schwarzer Film fällt bei Produzenten und Vertrieb in eine ganz andere Kategorie. Deshalb sehen wir so viele schwarze Schauspieler in Nebenrollen als Arzt oder Polizist. Aber ich finde es besser, diese Schauspieler so vor die Kamera zu bringen, als überhaupt nicht. Warum gibt es in den USA überhaupt noch diese Unterscheidungen, wollte ich von Culpepper wissen. Well, just generally, Hollywood believes that Hollywood glaubt, dass mit einem Film, der als schwarz gilt, weniger zu verdienen ist. Zudem wird zwischen einheimischen Einkünften und Einkünften aus Vertrieb im Ausland unterschieden. Und hier sind dann die Gewinnerwartungen noch geringer. Ein Produzent muss so rechnen, wenn er seine Investitionen zurückbekommen will. Das heißt, wenn ein Film schwarz wird, muss er für weniger Geld gemacht werden als ursprünglich geplant. Immer wieder hörte ich bei meinen Gesprächen von Besetzungsproblemen bei einer Spielfilmproduktion mit Will Smith. Smith ist ein Star und seine Filme sind teuer. Sollte die Frau an seiner Seite mit einer schwarzen oder einer weißen Schauspielerin besetzt werden? Nur Schwarze in zwei Hauptrollen könnten den Film schwarz machen. Andererseits, eine weiße Schauspielerin als Partnerin von Will Smith könnte dem Film beim schwarzen Publikum schaden. Die Produzenten fanden einen Ausweg. Sie besetzten die Rolle mit einer Latina. Das war im Jahr 2005. Und heute? They're going for the mass audience. And they do worry, oh, will this offend? Es geht um das Massenpublikum. Die Produzenten machen sich ständig Sorgen und ich höre das immer wieder in Besprechungen. Wird das schwarze Frauen beleidigen oder wird es andere beleidigen? Bei den Will Smith-Projekten sind die Budgets enorm hoch und ich weiß nicht, was da vor sich geht. Heutzutage sind Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen im Fernsehen überall zu finden. Aber bei Will Smith-Projekten geht es um hunderte Millionen Dollar und da wollen sie wahrscheinlich kein Risiko eingehen. Gab es in der jüngsten Zeit Produktionen, die schwarze Zuschauer beleidigt haben? Oh, The Help offended a lot of people. It did not offend me. Oh ja, The Help. Das Hausmädchen hat viele beleidigt. Mich hat er nicht beleidigt. Leute waren beleidigt, weil die Geschichte aus der Sicht einer weißen Frau erzählt wird. Mich hat er nicht beleidigt, weil meine Großmutter ein Hausmädchen war. Ich habe in diesem Film starke schwarze Frauen gesehen, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Andere sahen, dass Schwarze schon wieder Hausmädchen spielen. In meinen Augen darf man eine Figur nicht nur nach der Position beurteilen, sondern auch nach dem, was sie sagt und tut. Mir hat der Film gefallen. The Help spielt in Mississippi zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung und beschreibt die Beziehung einer weißen Studentin zu zwei schwarzen Hausangestellten. Die weiße Frau schreibt ein Buch über das Leben der Hausangestellten und das Buch wird zum Bestseller. Der erste Film von Hanel Culpepper, A Single Rose, hatte ebenfalls eine politische Absicht. Er basierte auf den Briefen ihrer Großmutter, die eine Hausangestellte im Alabama des frühen 20. Jahrhunderts war. In den heutigen Projekten von Culpepper geht es weniger politisch zu. In der Woche, in der wir uns trafen, lief ein Krimi von ihr, Hunt for the Labyrinth Killer, als Fernsehfilm der Woche. Die Besetzung war deutlich ethnisch gemischter als üblich. The lead is a woman and she kind of had to be white because if she was black then her dad would have to be black as well. Die Hauptdarstellerin ist eine Frau und die musste weiß sein. Wäre sie schwarz gewesen, hätte auch ihr Vater schwarz sein müssen und dann wäre der Film schwarz geworden. Aber Hunt for the Labyrinth Killer hat eine sehr gemischte Besetzung, weil der Film auf Basis des Low-Budget-Vertrages der Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild produziert wurde. Wenn ein bestimmter Prozentsatz an ethnisch verschiedenen Schauspielern eingesetzt wird, bringt das vertragliche Vorteile. Wir hatten Schauspieler mit einem indischen Hintergrund, mit asiatischen und hispanischen in so vielen Nebenrollen wie möglich. Das macht es viel leichter, den Film zu verkaufen. Für Produzenten hat es finanzielle Vorteile, mit einer ethnisch diversen Besetzung zu arbeiten. The infamous serial killer Daedalus has struck again, this time murdering film star Karen Donovan. Daedalus, named after the Greek architect who was known to construct the Labyrinth of Crete, channels his victims through a maze into a lethal trap. In our low-budget agreements, a few of those agreements have incentives known as the diversity and casting incentives. In unseren Low-Budget-Verträgen gibt es Klauseln mit sogenannten Diversitätsanreizen, die es Produzenten ermöglichen, Schauspieler aus Minderheitsgruppen unter günstigeren Bedingungen zu beschäftigen. Unsere Mitglieder wollen das so. The basis for our diversity efforts and our efforts to be inclusive of alle unsere Tarifverträge basieren auf der Überzeugung, dass Produzenten eine Pflicht haben, die Vielfalt der amerikanischen Gesellschaft in ihren Film- und Fernsehprojekten zu spiegeln und sich aktiv darum zu kümmern, die amerikanische Szene, wie wir es nennen, akkurat wiederzugeben. Television projects and anything that shows up on screen accurately reflect what is known as the American scene. Adam Moore ist nationaler Direktor für Minderheitenprogramme der Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild. Er residiert im 17. Stock eines Wolkenkratzers im Stadtteil Beverly Hills, dem Hauptquartier dieser mächtigen, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gegründeten Gewerkschaft. Das imposante Gebäude allein lässt schon ahnen, welchen Einfluss die Screen Actors Guild hat. Schauspieler sind das Gesicht der Film- und Fernsehindustrie. Und die Gewerkschaft ist ihre Visitenkarte. Wer hier nicht Mitglied ist, findet keine Arbeit in Hollywood oder bei den Fernsehproduzenten in New York. Und wer als Produzent keinen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft unterzeichnet, findet keine Schauspieler. Die American Scene-Klausel, von der Adam Moore sprach, steht seit 1963 in allen Film- und seit 1964 in allen Fernsehverträgen. Die Leinwand oder der Bildschirm geben die Welt wieder, in der wir leben. Ob wir wollen oder nicht, diese Medien entwerfen ein Bild unserer Gesellschaft. Wer dazugehört und wer nicht. Wenn du hier nicht vorkommst, wirst du wahrscheinlich das Gefühl bekommen, dass du nicht dazugehörst. Traditionell kämpfen Gewerkschaften um Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen. Wie kommt es, dass die Screen Actors Guild sich überhaupt um die faire Darstellung von Minderheiten kümmert, wollte ich von Adam Moore wissen. It is a workplace, sure, it is about employment, it is about equal access, it is about equal employment opportunities. Natürlich geht es auch um den Arbeitsplatz, um Beschäftigung, um Chancengleichheit. Aber dieser Arbeitsplatz ist der sichtbarste Arbeitsplatz unseres Planeten. Jeder kann sehen, wer hier Arbeit hat und wer nicht. Die Arbeitsplätze in unserer Industrie lassen andere Arbeitsplätze sehen, lassen sehen, wie es bei uns zu Hause zugeht, in unserer Gesellschaft. Ja, es geht um Arbeitsplätze, aber auch um ein Spiegelbild von uns selbst. New Jersey Turnpike, beneath the refineries glow, out where the great black rivers flow. This industry can push boundaries and has historically gone down roads that have. Diese Industrie kann Grenzen verlegen und neue Wege gehen. Früher war es akzeptabel, sehr einträglich, wenn Weiße in Blackface, schwarz bemalt, auftraten oder Mickey Rooney in Frühstück bei Tiffany die rassistische Parodie eines Japaners gab. Produzenten haben damit nicht aufgehört, weil damit kein Geld mehr zu verdienen war oder weil sie es plötzlich als moralisch anstößig empfanden. Sie wurden dazu gezwungen, weil sich Zuschauer diesen Dreck nicht mehr ansehen wollten. We don't want to see that garbage anymore. Produzenten bringen immer wieder ein Argument vor. Filme und Serien müssen auch beim konservativen, weißen Durchschnittsamerikaner ankommen, dessen Geschmack vielleicht nicht dem der kulturell stark gemischten Metropolen an der West- und Ostküste entspricht, der aber die Bevölkerungsmehrheit repräsentiert. The American scene continues to change. This is a dynamic, fluid thing. You know, there's this idea that, you know, that's not going to play. Diese Landschaft ist im Fluss. Die Vorstellung, dass bestimmte Inhalte beim Durchschnittsamerikaner nicht ankommen, ist veraltet. Bei den Kritikern, an der Kinokasse oder bei den Einschaltquoten schneiden gerade Stoffe gut ab, die Einblicke bieten in Erfahrungen, die man selbst nicht macht. Das zieht das Publikum an. For people to learn about things well outside themselves. And that's the most compelling content. I'm not a heart surgeon, and so I love watching those hospital dramas. Ich bin kein Herzchirurg und deshalb liebe ich die Krankenhausserien oder die Ermittlerserien. Bei der Cosby Show oder der Lopez Show ging es um das Gleiche, um Inhalte, die universelle Erfahrungen wiedergeben. Die Einstellung, dass diese Inhalte bei einer imaginären, homogenen, weißen Durchschnittsbevölkerung nicht ankommen, ist am Aussterben und sollte auch aussterben. And should well die out. Minderheitenförderprogramme stoßen oft auf Ablehnung. Bei der Mehrheit wie bei den Betroffenen selbst. Welche Erfahrungen hat Adam Moore, der Fachmann für solche Förderprogramme der Gewerkschaft, damit gemacht? I would hope that one day you don't need me. Ich hoffe, dass meine Arbeit eines Tages überflüssig sein wird, dass es seltsam erscheinen wird, sich auf diese Weise für Gruppen einzusetzen. Aber auf einer anderen Ebene werden wir immer für eines Sorge tragen müssen, dass die Leute, die das Bild unserer Gesellschaft in die Welt hinaustragen, dies in einer verantwortlichen Manier tun und alle dabei einschließen. This is so hard, but I think I've realized that I am. I can't even say the word. Why can't I say the word? I mean, why can't I just say? I mean, what is wrong? That why do I have to be so ashamed? I mean, why can't I just say the truth? I mean, be who I am. I'm 35 years old. I'm so afraid to tell people. I mean, I just. I'm gay. That felt great. That felt so great. And it felt so loud. It was a very brave move. Das war sehr tapfer von Ellen DeGeneres und sehr aufregend für die Drehbuchautoren. Über etwas zu schreiben, das echt ist, das kommt nicht oft vor. Für einen Sitcom-Autor ist das ein Geschenk. Davor hatte es schon einmal eine schwule Figur gegeben, in der Serie Soap, gespielt von Billy Crystal. Aber das war die erste Serie, in der eine Hauptfigur sich selbst outet. Der Drehbuchautor und Produzent Alex Hirschlag, Autor der berühmten Szene aus der Serie Ellen, die 1997 ausgestrahlt wurde. Es gab negative Reaktionen und die Serie wurde nach der folgenden Staffel abgesetzt. Ich war auch schon weg. Die Show befasste sich mit anderen Fragen. Das Studio war nicht länger interessiert und die Einschaltquoten sanken. Es ist schwer zu sagen, ob es am Thema lag oder an den Einschaltquoten. Es ist ein hartes Geschäft. Ich selbst war mir mehr der positiven Reaktionen bewusst. Briefe von Teenagern, die uns dafür dankten, dass wir ihnen geholfen hatten, ein Gespräch mit den Eltern zu führen. Viele Menschen fühlten sich weniger einsam. Leute wollen sich realistisch wiedergegeben sehen im Fernsehen. Sie wollen wahrgenommen werden. Und Lesben wurden nicht gesehen, Schwule auch nicht. Für mich öffnete es die Tür für meine nächste Show zu diesem Thema, Will and Grace. Ich traf Alex Hirschlag in seinem Haus auf dem Olymp. Der Mount Olympus ist ein Hügel in Hollywood, der sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne einen der höchsten Punkte der Stadt darstellt. Wer hier oben wohnt, in einer nach griechischen Göttern benannten Straße, ist selbst ein Studiogott mit großer Villa und Swimmingpool. Ich wollte mich mit Hirschlag darüber unterhalten, welche Fragen sich ein Drehbuchautor stellt, wenn er Texte für Minderheitenfiguren schreibt. Aber ich wollte ihn auch treffen, weil er einer Minderheit angehört, die mit der Welt Hollywoods eng verbunden ist, den Juden. Gehört diese Minderheit hier nicht zum Establishment? Für Los Angeles und das Showbusiness stimmt das. Aber man muss nicht weit fahren, um zu sehen, dass sie eigentlich Außenseiter sind. In den Augen der Mehrheitskultur sind wir Außenseiter. Selbst wenn wir dazugehören, sie bereichern, erfolgreich in ihr sind. Als Außenseiter haben wir eine bestimmte Einstellung gegenüber der Gesellschaft, als Kommentatoren, aber auch, weil wir dazugehören wollen. Diese Spannung zwischen Assimilation und Eigenständigkeit ist Stoff für Komödien. Alles, was einen inneren Kampf mit sich bringt, ist Stoff für Komödien. Können Juden in Hollywood mehr als andere die Darstellung der eigenen Minderheit kontrollieren? Versuchen sie, sich selbst zu schützen vor den unvermeidlichen Folgen der medialen Klischees? Figuren oder Stoffe, die explizit jüdisch sind, gibt es kaum. Wenn überhaupt, sind es harmlose, liebenswerte Klischees. Figuren werden nicht immer explizit als Juden markiert. Aber als Jude würdest du sie gleich erkennen. Religion oder Ähnliches wird nicht erwähnt. Aber die Art und Weise, wie sie über ihre Mutter sprechen oder dass sie sonntags Chinesisch essen, macht sie erkennbar. Inzwischen outen sich Figuren auch als jüdisch, allerdings nicht oft. Kennst du den Ausdruck, jiddisch schreiben und britisch besetzen? So war es früher. Figuren, die nicht als Juden kenntlich sind, aber in jiddischen Kadenzen sprechen. In Will and Grace, der Serie, in der Alex Hirschlag als Drehbuchautor begann und als Produzent endete, geht es um einen Mann und eine Frau, die sich eine Wohnung in New York teilen. Er ist schwul und sie ist jüdisch. Als Studenten hatten sie eine kurze Beziehung, aber jetzt suchen sie die Liebe bei anderen, meist vergebens. Will and Grace war von 2001 bis 2005 die Sitcom mit den höchsten Einschaltquoten in den USA. Die Komik entsprang einer wirklichen Situation, in der der Erfinder der Show sich selbst befunden hat. In seinem Fall waren beide Juden. Die Serie dreht sich um die Beziehung zwischen zwei Outsidern. Sie sind hip, verkehren in einem New Yorker Großstadtmilieu und können viel, aber wegen ihres Hintergrundes bleiben sie Outsider. Es geht auch um eine Liebe, die nicht gelingen kann. Auch hier galt laut Hirschlag die Regel, dass zwei schwule oder zwei jüdische Hauptrollen das kommerzielle Potenzial der Show beeinträchtigt hätten. Am Schluss durfte die jüdische Hauptfigur Grace allerdings einen Juden heiraten. Das war ganz schön radikal, sagt Hirschlag. Gerade bei Sitcoms gehören Stereotypen zum festen Witzrepertoire. Wo zieht Hirschlag die Grenze zwischen komischem Klischee und Beleidigung bei Gruppen, die so empfindlich und so selbstbewusst wie Schwule und Juden sind? Das ist wirklich schwer. Stereotype existieren manchmal, weil sie eine Realität wiedergeben. Und manchmal wiederholen sie nur ein Vorurteil gegenüber einer Gruppe. Du musst dein eigenes Barometer dafür haben im Team. Der Produzent muss es auch haben. Und manchmal mache ich Fehler und beleidige Leute. Und manchmal ist es unvermeidlich. Hirschlag arbeitet zurzeit an einer Show, in der eine weiße Frau eine Beziehung zu einem schwarzen Mann hat. Er hat auch den Pilotfilm für eine Sitcom über eine gemischte chinesisch-jüdische Familie geschrieben. Sein Bruder ist mit einer chinesischstämmigen US-Amerikanerin verheiratet. Bei diesen ethnischen Komödienkonstruktionen ist ihm wichtig, Autoren im Team zu haben, die mit dem Hintergrund der Figuren vertraut sind. Und welche Instruktionen erhält er von den Auftraggebern? Den Sendern oder Studios? If it seems like everybody's white, to try to have some more diversity within the cast, even for parts that are not. Wenn die Serie zu weiß ist, werden wir aufgefordert, ethnische Figuren hinzuzufügen. Nicht bei der festen Besetzung, sondern bei Gastdarstellern, einem Arzt, einem Kellner. Viele dieser Anweisungen kommen unerwartet, wenn die Serie Zuschauer verliert. Die Sender schauen sich die Zahlen genau an und sagen, ihr habt nicht genug schwarze Zuschauer oder Zuschauer einer anderen Gruppe. Verändert etwas. Aber dann ist es meistens schon zu spät. Zuschauer bleiben nicht einer Serie treu, weil es schwarze oder hispanische Figuren gibt, sondern weil sie gut ist. Seit rund 10 Jahren gibt es mehr und mehr neue Kanäle und Sendeplattformen, die nicht mehr von Werbung und Einschaltquoten bestimmter Zielgruppen abhängig sind. Sie leben von Abonnenten. Diese Abo-Kanäle konkurrieren über Qualität, kaufen Qualität ein oder produzieren selbst. Die Sopranos, The Wire und House of Cards sind einige der eigenen Serien dieser Kanäle. Und sie sind auch international erfolgreich. It's fair to say that in the last 15 years or so, television has become increasingly fragmented with the rise of. In den vergangenen 15 Jahren ist die Fernsehlandschaft zersplittert. Durch das Wachstum von Abo-Kanälen wie HBO und Showtime und das Entstehen von Video-on-Demand-Diensten wie Netflix gibt es jetzt hunderte von Kanälen. Diese Entwicklung hat den Fernsehproduzenten eine ganz neue Welt eröffnet. Beginnend mit den Sopranos in den späten 90er Jahren sehen wir, dass die großen Talente vom Film Richtung Fernsehen ziehen. Hier gibt es Raum für mehr Risiko und Kreativität. Nicht nur Schauspieler, sondern Produzenten, Drehbuchautoren, Regisseure und selbst Topmanager interessieren sich seit 10, 15 Jahren mehr fürs Fernsehen. Daniel Miller ist Medienredakteur der Los Angeles Times. Miller schreibt den Los Angeles Times-Blog Company Town. Darin geht es um die Unterhaltungsindustrie, von der diese Stadt lebt. Filmstudios wollen weniger Risiken eingehen, erzählt Miller, produzieren mehr vom selben und werden konservativer, während das Fernsehen sich zu verändern beginnt und ständig neue Inhalte entwickelt. Früher gab es nur 4 Sendernetze. Damals wären Inhalte, die heute zu sehen sind, völlig unakzeptabel gewesen. HBO und Netflix zeigen heute ausgefallene, innovative Serien mit Sex. Aber auch die Erzählkunst in Serien wie die Sopranos oder Mad Men oder The Wire ist sehr hoch und wird überall zu Recht gelobt. Die Programme des Fernsehens können sich heute mit dem Besten messen, was das Kino zu bieten hat. TV rivals the greatest things we're seeing in cinema. Diese Qualität hat ihren Preis. Die neue Bedeutung von TV-Serien und Shows und die neuen Verteilungskanäle haben zu einer Neuordnung des Marktes geführt und zu einer weiteren Konzentration der Macht in den Händen von einem halben Dutzend Konzernen wie Comcast, Disney, Viacom, Time Warner, Fox und CBS, die 90% des Film- und Fernsehmarktes und der Verteilernetze von Kabel und Internet kontrollieren. Schaffen diese Serien es, ein realistischeres Bild der ethnischen und sozialen Komplexität Amerikas zu vermitteln? Netflix hat eine interessante Serie, Orange is the New Black, in der es um das Leben in einem Frauengefängnis geht. Hier gibt es Figuren, die wir vor 10 oder 20 Jahren im Fernsehen nicht gesehen hätten. Serien wie diese werden dafür gelobt, dass sie das Leben in den USA so darstellen, wie es wirklich ist. Schwarz und Weiß in Farbe. Die multiethnische Welt der US-Fernsehserien. Ein Feature von Daniel Zillbrecher. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2014. Es sprachen Philipp Scheppmann, Katharina Wolter, Susanne Fluri, Volker Risch, Bernd Rehäuser, Matthias Lühn und Svenja Wasser. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Angelika Bruchhaus. Regie Burkhard Reinhardt, Redaktion Karin Beindorf.